Erster, ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht. Mein Gewissen sagt mir das im Heiligen Geist. Zweiter, ich habe großen Kummer. Ich habe immer Schmerz in meinem Herzen. Dritter, ich wünschte, ich wäre von Christus getrennt. Das wäre gut für meine Brüder. Sie sind meine Verwandten. Vierter, sie sind Israeliten. Gott hat sie zu seinen Kindern gemacht. Sie haben seine Herrlichkeit und seine Vereinbarungen. Sie haben das Gesetz, den Gottesdienst und die Versprechen. Fünfter, ihre Vorfahren haben diese Dinge bekommen. Christus kommt von ihnen als Mensch. Gott ist über allem. Er soll für immer gelobt werden. Amen. Sechster, ich meine nicht, dass Gottes Wort nicht mehr gilt. Nicht alle, die von Israel kommen, sind wirklich Israel. Siebter, nicht alle Kinder Abrahams sind Gottes Kinder. Gott sagte, deine Nachkommen kommen durch Isaak. Achter, das bedeutet, nicht die leiblichen Kinder sind Gottes Kinder. Sondern die Kinder, die Gott versprochen hat, sind seine Nachkommen. Neunter, Gott gab ein Versprechen. Er sagte, ich werde zu dieser Zeit kommen. Sarah wird einen Sohn haben. Zehnter, das war nicht nur bei Sarah so. Es war auch bei Rebekka so. Sie wurde schwanger von einem Mann, unserem Vater Isaak. Elfter, die Kinder waren noch nicht geboren. Sie hatten noch nichts Gutes oder Schlechtes getan. Gott wählte frei. Er wählte nicht nach ihren Taten. Zwölfter, Gott sagte zu ihr, der ältere Sohn wird dem Jüngeren dienen. Dreizehnter, es steht geschrieben, ich liebte Jakob. Aber ich hasste Esau. Vierzehnter, was sollen wir dazu sagen? Ist Gott ungerecht? Nein, niemals. Fünfzehnter, Gott sagte zu Mose, ich bin gnädig zu dem ich gnädig sein will. Ich habe Mitleid mit dem ich Mitleid haben will. Sechzehnter, es hängt also nicht vom Wollen eines Menschen ab. Es hängt auch nicht vom Ton eines Menschen ab. Es hängt von Gottes Mitleid ab. Siebzehnter, die Bibel sagt zum Pharao, ich habe dich dazu gemacht. Ich will an dir meine Macht zeigen. Ich will meinen Namen auf der ganzen Erde bekannt machen. Achtzehnter, Gott hat Mitleid mit dem er will. Und wen er will, den macht er hart. Neunzehnter, du wirst mich fragen, warum gibt Gott uns dann noch Schuld? Wer kann seinen Willen ändern? Zwanzigster Mensch, wer bist du, dass du mit Gott streitest? Kann ein Ding zu dem sagen, der es gemacht hat, warum hast du mich so gemacht? 21. Ein Töpfer hat Macht über den Ton. Er kann aus demselben Ton zwei Gefäße machen. Eines für einen guten Zweck, eines für einen schlechten Zweck. 22. Gott wollte seinen Zorn und seine Macht zeigen. Er ertrug die Menschen, die seinen Zorn verdienen. Sie waren für den Untergang bestimmt. Er hatte viel Geduld mit ihnen. 23. Er wollte auch den Reichtum seiner Herrlichkeit zeigen. Er zeigte ihn an Menschen, denen er Mitleid schenkt. Er hat sie für seine Herrlichkeit vorbereitet. 24. Er hat uns dazu berufen. Er rief nicht nur Juden. Er rief auch Menschen aus anderen Völkern. 25. Gott sagt auch im Buch Hosea, ich werde die mein Volk nennen, die nicht mein Volk waren. Ich werde die lieben, die ich nicht liebte. 26. An dem Ort, wo man sagte, ihr seid nicht mein Volk, dort werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt. 27. Jesaja sagt über Israel, wenn Israels Kinder so viele wären wie Sand am Meer, wird nur ein kleiner Teil gerettet. 28. Der Herr wird sein Wort schnell auf der Erde erfüllen. Er wird es zu Ende bringen. 29. Jesaja sagte auch früher, wenn der Herr der Heere uns nicht einige Nachkommen gelassen hätte, wären wir wie Sodom. Wir wären wie Gomorra geworden. 30. Was sollen wir also sagen? Menschen aus anderen Völkern suchten nicht nach Gerechtigkeit. Aber sie bekamen Gerechtigkeit. Sie bekamen sie durch Glauben. 31. Israel suchte nach einem Gesetz, das gerecht macht. Aber sie haben dieses Gesetz nicht gefunden. 32. Warum? Weil sie es nicht durch Glauben suchten. Sie suchten es durch ihre Taten. Sie stießen an einen Stein, der sie zu Fall brachte. 33. Es steht geschrieben, ich lege in Zion einen Stein. Dieser Stein bringt Menschen zu Fall. Er ist ein Fels, der Ärger macht. Wer an ihn glaubt, wird nicht enttäuscht.